Kapitel 18. Prokrastination, Perfektionismus und ein polnischer Biergarten. Um sich zu Großem aufzuschwingen, müssen Sie erst einmal den Fuß heben. Jen Sincero, sich selbst zitierende Autorin und Coach. Einer meiner ersten Jobs nach dem Studium war es, den Ablauf des Ethnic Folk Arts Festivals zu koordinieren, das von einer kleinen Non-Profit-Organisation in New York City veranstaltet wurde. Ein Freund hatte mir von der frei werdenden Stelle erzählt und ich beschloss, den Job haben zu müssen. Nicht, dass ich in meinem Leben je etwas verantwortlich koordiniert hätte. Außerdem fand ich folkloristische Kunst ziemlich öde. Der Job reizte mich trotzdem. Die Veranstalter arbeiteten in einem schicken Loft in Tribeca, hatten Ahnung von Musik und brachten ihre Hunde mit zur Arbeit. Beim Festival, um das es ging, kamen Musiker, Tänzer und Künstler aus der ganzen Welt zu einer fetten Party in einem polnischen Biergarten in Queens zusammen. Das hieß Männer in Röcken und gratis Würstchen und Bier. Also stellte ich einen Lebenslauf zusammen, in dem eine Reihe von Erfahrungen auftauchten. Produktion von Theaterstücken an der Uni. Ich hatte meine Freunde dazu gedrängt, einem Auftritt meines Freundes beizuwohnen. Aufbau mehrerer Organisationen während der Schulzeit. Ich hatte ein Rodelteam gegründet, das konkurrenzlos war und es nur auf ein Treffen brachte, bei dem wir hauptsächlich überlegten, wie wir an Bier kämen. Mitarbeit beim Universitätsradio. Ich hing dort herum, während mein Freund als DJ tätig war. Dann warf ich mich mithilfe der Businesskleidung meiner Mutter, die mir nicht passte, in Schale und marschierte zum Vorstellungsgespräch. Ein paar Stunden später hatte mir meine Großmäuligkeit den Job verschafft. In jener Nacht lag ich wach im Bett, die Augen vor Schreck aufgerissen. Mein Gott, was hatte ich getan? Ich war ein Monster. Diese lieben, großherzigen, sandalentragenden Menschen hatten mir eine Kaffeedose voller Geld in die Hand gedrückt, das sie ein Jahr lang für das Festival gesammelt hatten. Und ich war die dicke, fette Lügnerin, die das Ganze vor die Wand fahren würde. Ich zog in Erwägung, alles zu gestehen. Doch da ich mir die große Party nicht entgehen lassen wollte, entschied ich mich dagegen. Stattdessen arbeitete ich härter als je zuvor in meinem Leben. Ich beschloss, dass ich mit der Aufgabe wachsen würde. Ich würde aus diesem Festival das Beste machen, was der polnische Biergarten je gesehen hatte. Und es gelang mir mit Bravour, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf. Ich überredete alle meine 27 arbeitslosen Freunde, Flyer zu verteilen und Eintrittskarten zu kontrollieren. Im Gegenzug kriegten sie kostenlos die erwähnten Würstchen und Getränke. Ich brachte die widerspenstigen Polkatänzer dazu, zur richtigen Zeit am vorgesehenen Ort zu sein. Ich wies den Latkes-Verkäufern ihre Stände zu und sorgte dafür, dass die Dudelsackparade reibungslos ablief. Mit dieser Geschichte will ich nicht unbedingt sagen, dass sie schwindeln sollen, um etwas zu bekommen, was sie wirklich wollen. Aber ich meine, dass sie sich selbst belügen, wenn sie sich gar nicht erst darum bemühen. Wenn wir behaupten, für etwas nicht qualifiziert zu sein, meinen wir damit oft, dass wir zu ängstlich sind, um es zu versuchen. Nicht, dass wir es nicht können. Meistens ist es nicht der Mangel an Erfahrung, der uns bremst, sondern der Mangel an Entschlossenheit, das zu tun, was wir tun müssen, um Erfolg zu haben. Wir verwenden extrem viel Energie darauf, Ausreden zu finden, warum wir nicht sein, haben oder machen können, was wir uns wünschen. Damit lenken wir uns todsicher von unseren Träumen ab. Stellen Sie sich doch mal vor, was alles drin wäre, wenn wir einfach die Klappe hielten und diese Energie dazu nutzten, unsere Ziele zu erreichen. Die guten Nachrichten lauten: Wir alle wissen viel mehr, als wir zu wissen glauben. Wir werden von Dingen angezogen, die wir von Natur aus gut können, was übrigens mehr zählt als ein Studienabschluss in dem Bereich. Not macht erfinderisch. Leidenschaft schlägt Angst. Rückblickend stellte ich fest, dass ich geeigneter für den Job war, als ich dachte. Ich bin eine große Schwester, was bedeutet, dass ich gut herumkommandieren kann. Ich veranstalte liebend gern Partys. Ich kann mit jedem ins Gespräch kommen. Selbst mit 76-jährigen Russen, die kein Englisch sprechen und in Panik geraten, weil ihre Strumpfhosen unauffindbar sind. Ich wuppte später noch viele weitere Dinge, für die ich unqualifiziert war. Aber ich verschwendete auch viel Zeit damit, mir einzureden, ich sei noch nicht bereit für etwas, das ich unbedingt hätte tun wollen. Und wie überraschend! Ich hatte deutlich mehr Spaß, wenn ich ins kalte Wasser sprang und mir dann wild paddelnd alle Mühe gab, nicht abzusaufen. Sonst würde ich heute noch herumsitzen und darauf warten, bereit für den Sprung zu sein. Ob es das Profil für die Online-Dating-Seite ist, das Sie jetzt noch nicht einstellen können, oder die Strandferien, die Sie erst antreten wollen, wenn Sie 5 Kilo abgenommen haben, oder das Unternehmen, das Sie gründen werden, wenn Sie endlich mal genügend Geld gespart haben, legen Sie los. Tun Sie, was immer für Ihren Traum nötig ist. Schließlich könnten Sie morgen vom Eisverkäufer überfahren werden. Einmal verbrachte ich einen ganzen Monat damit, mein Büro so vorzubereiten, dass ich dort ein Buch schreiben konnte. Ich kaufte den richtigen Stuhl, rückte den Schreibtisch auf den perfekten Platz unterm Fenster und ordnete die Materialien, die ich benötigte. Dann ordnete ich sie noch einmal neu. Insgesamt 3-mal. Ich putzte, bis man auf dem Fußboden Operationen hätte durchführen können, und schrieb das Buch schließlich am Küchentisch. Prokrastination nennt man diese Vermeidungsstrategie, das extreme Aufschieben von Dingen. Aufschieberitis ist eine der beliebtesten Formen der Selbstsabotage, weil Vertagen so einfach ist.